Wie schon in seinem Welterfolg Fräulein Smillers Gespür für Schnee, bricht der dänische Autor Peter Hoeg auch in seinem Roman Die Frau und der Affe eine Lanze für den aufmerksamen und respektvollen Umgang mit der Natur. Denn was gibt Menschen das Recht, andere Lebewesen zum Objekt ihrer Forschung zu machen, ihnen Intelligenz und Schmerzempfinden abzusprechen, sie einzusperren und zu quälen? In dem nun folgenden Hörspiel wird abgerechnet und auf märchenhafte Weise ein Ausweg geschaffen. Die Frau und der Affe ist ein spannender Öko-Thriller und böse Gesellschaftssatire zugleich. Gute Unterhaltung. Die Frau und der Affe, nach dem gleichnamigen Roman von Peter Hoeg, aus dem Dänischen von Monika Wesemann. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Valerie Stiegle. Erster Teil, die Gefangenschaft. Musik Peter Zwetkow, Regie Hermann Naber. Das Schlimmste, was Belly sah, bevor er vom Deck seines Schiffes in die Themse gefegt wurde, war das, was er in den Augen des Affen lesen konnte. Er hatte kein Wort dafür, aber irgendwie war es das Gegenteil von automatisch. Der Affe näherte sich London. Er war nun allein an Bord und raste mit einer Geschwindigkeit von 12 Knoten in den Hafen des Royal Yacht Club hinein, wo er das erste der dort 8 verteuten Mahagoni- und Palisanderboote rammte, fast mitten durchschnitt und krachend auf die anderen schob. Nur Johnny, der am Ufer gewartet hatte, um Bellys neueste Tierschmuggellieferung zu verladen, sah, wie eine Gestalt im grauen Mantel an Land sprang. Als er sich wieder ans Steuer setzte, war er sehr nachdenklich. Ich habe noch nie bemerkt, dass Ballys Arme im Stehen bis auf den Boden reichen. Obwohl er den Affen nun bereits seit 45 Minuten im Visier hatte, hatte der Mann nicht abgedrückt. Und er wusste jetzt, dass er es auch nicht tun würde. Zum ersten Mal in seinem Jägerleben hatte etwas bei ihm die Zwangsvorstellung ausgelöst, dass er einen Mord begehen würde, wenn er dieses Tier erschoss. Er hatte seine Frau gebeten, die Holland Park Tierklinik anzurufen, und jetzt wartete er. Madeleine nahm noch einen letzten Schluck aus ihrer Karaffe, dann war sie gewappnet. Ihr Alkoholpegel würde für die Begegnung mit ihrem Mann ausreichen. Wie sehe ich aus, Adam? Bezaubernd. Absolut hinreißend. Dann komm doch. Nichts wäre mir lieber. Aber ich erwarte noch eine Lieferung. Andrea hat angerufen. So spät am Abend? Es ging nicht anders. Willst du nicht schon nach oben gehen? Ich komme nach. Verzeihen Sie, Sir. Mrs. Burden und Dr. Bone sind da. Zwei Männer schoben eine Tragbare auf Rädern in den Raum. Hinter ihnen kamen Dr. Alexander Bone und Andrea Burden herein. Andrea, Adams Schwester. Schlank, glatt, engelhaft und lebensgefährlich. Hallo, Madeleine. Guten Abend, Andrea. Ich dachte nicht, dass du noch auf den Beinen bist. Mrs. Burden. Guten Abend, Dr. Bone. Adam Burden ging mit raschen Schritten zu der Bahre und hob das Tuch. Ein riesiger, graubrauner Affe. Ein Prachtexemplar. Wir haben ihn vorgestern aus einem Garten draußen in Dulwich geholt. Jemand hat ihn angeschossen. Großer Blutverlust, Dehydration, sekundärer Schock. Allgemeinzustand kritisch. Ich habe ihn sofort operiert. 40 Schrotkugeln im Bereich um die rechte Skapula. 2 Bauchrisse mit Rostspuren, vermutlich Stacheldraht. Außerdem etwas, das ein Hundebiss sein dürfte. Dr. Bone machte eine Handbewegung und die beiden Krankenträger wälzten den Affen auf die Seite. Ein Drittel seines Rückens lag bloß. Die Haut war schwarzblau verfärbt. Oh mein Gott. Madeleine musste sich umdrehen. Jetzt hätte sie dringend einen Schluck gebraucht. Willst du nicht lieber ins Bett gehen, Madeleine? Lass sie, Andrea. Wie ist er wohl nach Dulwich gekommen? Die Polizei hatte doch das ganze Gebiet um den Yachtclub abgesperrt. Er muss sich, nachdem er dort die Bootskarambolage verursacht hat, an Land gerettet haben. Ein Schleusenwärter will einen großen Mann im grauen Mantel gesehen haben. Gibt es irgendeine Vermutung, wie er durch die Absperrung gekommen ist? Ein Lieferwagen ist rausgefahren, unmittelbar bevor abgesperrt wurde. Man hat den Fahrer bisher nicht gefunden. Aber sein Hund, ein Dobermann, den hat man gefunden. Ziemlich lädiert mit gebrochener Schulter. Wahrscheinlich stammt die Bisswunde des Affen von ihm. Dann suchen jetzt also alle nach einem großen Affen mit Bissspuren. Alle suchen nach dem Steuermann des Bootes, das mindestens 10 Yachten zu Schrott gefahren hat. Von einem Tier wurde nichts erwähnt. Gut, ich behalte ihn hier. Ist er in der Klinik registriert worden oder irgendwo sonst? Nein, dafür habe ich gesorgt. Jeden Morgen erstand Madeleine wieder auf. Die Auferstehung ging vor dem Spiegel vor sich und es dauerte eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis sie die Fiktion, auf der sich ihr Leben aufbaute, neu geschaffen hatte. Madeleine, verwöhnte Tochter aus reicher dänischer Familie, blendend aussehend, selbstverständlich mit dem richtigen Mann verheiratet, dem ehrgeizigen Wissenschaftler Adam Burden, der eine große Zukunft vor sich hatte. Wer seine Tage gleichförmig und ohne Verlangen verbringt, lebt in einer Art Ewigkeit. Und genau so sah Madeleine ihr Leben. Ihre Ehe mit Adam dauerte jetzt 529 Tage und die meisten davon waren gleich abgelaufen. Sie stand auf, ging in die Küche hinunter, sprach mit Mrs. Clapham über den Haushalt und wechselte dann ein paar Worte mit Clapham selbst. Danach machte sie Einkäufe in der City oder spielte Tennis oder ging reiten. Gegen 17 Uhr kam sie wieder nach Hause, sodass sie, wenn Adam aus dem Institut kam, ihn als die attraktive, verführerische Gattin begrüßen konnte, auf die er Anspruch erhob. Guten Morgen, Madam. Morgen, Clapham. Mr. Burden hat angerufen. Er kommt heute früher nach Hause, um zu arbeiten. Arbeiten? Hier? Woran? Da müssen Sie Mr. Burden fragen, Madam. Er wandte ihr den Rücken zu und Madeleine ging über den Rasen ins Gärtnerhaus. Dort verfuhr sie wie gewöhnlich. Aus einem Glasballon zapfte sie 2,8 Deziliter reinen Alkohol ab und füllte ihn mit destilliertem Wasser auf. Die Flüssigkeit enthielt jetzt 55% Alkohol. Sie trank das erste halbe Glas. Der Rausch kam schnell. Und in ihrer inneren Leere stieg langsam eine heiße, pulsierende Alkoholflamme auf. Aus einem Nichts wurde sie ein Etwas. Prost, Madeleine. Ich gratuliere dir. Das Haus gehört dir, der Park gehört dir, die Welt gehört dir. Sie trank wieder und stieß dann die Tür zum Gewächshaus auf. Gott, das könnte alles gar nicht besser sein. Dort hatte man in den letzten beiden Tagen, die sie mit ihrer Karaffe und einer Migräne im Bett verbracht hatte, einen Käfig aufgebaut. Der Affe schlief in der Hocke, an die Wand gelehnt. Na, wie sehe ich aus? Gefall ich dir? Beim Klang ihrer Stimme schlug der Affe die Augen auf. Prost! Auf dass wir alle lange und glücklich leben. Der Affe schaute sie an, mit einem offenen, unbestimmbaren Blick, und Madeleine überkam ein kribbelndes Unbehagen. Sie fühlte sich belauscht, bespitzelt, durchschaut. Es war ihr, als blicke er durch sie hindurch, sähe ihr jämmerliches Innere, ihre Unsicherheit, Wertlosigkeit. Benommen stand sie auf. Es kam ihr plötzlich vor, als sei sie selbst ein Affe. Sie konnte zwar diesen Käfig und auch das Haus verlassen, weit aber konnte sie nicht gehen, bis sie gegen die ökonomischen, sozialen oder ehelichen Schranken, die ihr Leben begrenzten, anrennen würde. Entschuldigung, ich... Plötzlich hing vor ihren Augen ein Pfirsich. Sie verfolgte den Ast, an dem er wuchs, bis zum Stamm hin. Es war der Arm des Affen. Er hatte ihr einen Pfirsich gereicht. Langsam und vorsichtig nahm sie die reife, pelzige, goldene Frucht aus der grauen Hand. Danke. Stimmt dich. Ich habe heute Morgen ganz vergessen zu frühstücken. In dieser Nacht wartete Madeleine in Adams Schlafzimmer. Er kam erst um 2 Uhr morgens aus dem Gewächshaus. Doch als er sie auf dem Bett liegen sah, wurden seine Müdigkeit und seine verbissene Verärgerung jäh beiseite gefegt. Gleich als er Madeleine zum ersten Mal gesehen hatte, war sie ihm wie eine Blutvergiftung in die Adern gedrungen. Und nach ihren ersten gemeinsamen 24 Stunden war er ein kranker Mann. Rasierst du dich noch für mich? Natürlich, Liebste. Als Adam ins Bad ging, nahm Madeleine seinen kleinen grauen Kalender vom Tisch. Ihr Interesse beschränkte sich auf die losen Blätter, die zwischen die Seiten gelegt waren. Ich hoffe, du bist nicht zu müde. Aber nein! Ich habe den ganzen Tag daran denken müssen. Du auch? Das werde ich dir gleich beweisen. Du denkst doch nur an den Affen. Was ist das überhaupt für einer? Eine Art Zwergschimpanse. Und warum ist er dir so wichtig? Wenn einem wilden Tier die Flucht aus der Gefangenschaft gelingt, irrt es entweder panisch umher oder es versucht sich in irgendeiner Ecke zu verstecken. Es kann sich nicht an plötzliche Freiheit anpassen. Deshalb ist es interessant, dass der hier so weit gekommen ist. So, gleich bin ich bei dir. Madeleine zeichnete von einem der Blätter etwas ab, was ihr wie eine Gruppe von Inseln vorkam. Einige glatt, andere knotig, viereckig. Erst als sie es fertig hatte, begriff sie, was es war, das Gebiss des Affen. Sie legte das kleine graue Buch wieder zurück auf den Tisch. Dabei entdeckte sie einen kleinen Streifen, wie er in Krankenhäusern Leichen und neugeborene Babys identifiziert. Auf dem Streifen stand das Wort Erasmus. So? Da bin ich, Liebste. Glatt wie Seide. Bevor Madeleine sich vollständig auf Adam konzentrierte, dachte sie noch einmal an die Verärgerung auf seinem Gesicht, als er aus dem Gewächshaus gekommen war. Sie schloss daraus, dass der Affe nicht preisgegeben hatte, wonach immer Adam auch gesucht haben mochte. Nichts hat er ihm gegeben. Nur ihr. Ihr hatte er einen Pfirsich gegeben. Am nächsten Tag wachte Madeleine früh auf. Sie stand eine Weile am Fenster und sah, wie Clapham, der im Garten Rosen schnitt, einen amtlich aussehenden Mann in einem weißen Auto abwies. Der Gedanke, dass Adam zu Hause arbeiten wollte, war beunruhigend. Bisher hatte sie die Gewissheit gehabt, ihrem Mann in ihrem Reservat vor Ende des Arbeitstages nicht zu begegnen. Sie behandelte ihre Unruhe wie üblich, indem sie aus ihrer Karaffe trank. Danach schminkte sie sich und zog sich an. Einen unförmigen, futteralähnlichen Mantel, eine Sonnenbrille, ein Kopftuch. Ihre eigene Mutter hätte sie nicht erkannt. Durch einen Hintereingang verließ sie das Haus und fuhr mit der U-Bahn zum Zoologischen Institut für Verhaltensforschung, eine der Forschungsabteilungen, die dem Londoner Zoo angeschlossen sind. Adam war Direktor dieses Instituts. Aber heute ließ sich Madeleine beim Veterinärodontologen Firkin anmelden. Warum kommen Sie mit dieser Zeichnung zu mir? Wir haben sie zugeschickt bekommen und können uns überhaupt keinen Reim drauf machen. Bei uns in der Zentrale heißt es, Sie seien der beste Dr. Firkin. So? Erinnert man sich immer noch an die Wurzelbehandlung, die ich dem Elefanten verpasst habe? Es vergeht kein Tag, an dem das nicht zur Sprache kommt. Ja, also dann lassen Sie mal sehen. Dr. Firkin hatte bei einem offiziellen Abendessen des Instituts am gleichen Tisch gesessen wie Sie und Adam. Aber er erkannte sie nicht in ihrer Verkleidung. Na, ich will mich nicht lächerlich machen, aber sind Sie etwa selbst Tierärztin oder Zahnärztin? Ich bin nur die Bürobotin von der Schlachthof-Forschungszentrale. Also, man kann natürlich nicht sicher sein bei einer so miserablen Zeichnung. Backenzähne, kleine Backenzähne, konische Eckzähne und so weiter. Es spricht alles wie ein Schimpansen. Aber? Der Zahnbogen. So eine starke Krümmung ist bei dem Affen undenkbar. Die ist eindeutig humanoid. Ich will Ihnen was sagen, Miss. Da hat sich jemand zum Narren gehalten. Man hat sie mit einem Zahnschema von einem nicht existenten Wesen losgeschickt. Jetzt brauchte Madeleine dringend einen Schluck. Sie holte ihre kleine Flasche heraus. Medizin. Asthma, ich bin Multiallergikerin. Sagen Sie, gibt es eine Liste, auf der gestohlene oder entführte Tiere registriert sind? Alle einigermaßen wichtigen zoologischen Gärten tauschen täglich Newsletters aus. Jeder Diebstahl wird registriert. Weshalb fragen Sie? Nur so. Ich danke Ihnen, Dr. Firkin. Auf dem Flur blieb Madeleine stehen und ließ das Gebäude auf sich wirken. Es hatte Adams-Dynamik. Es war jung, intensiv, arbeitsbesessen, vorwärtsstrebend kompetent. Dann beschloss sie, auch Adams Büro noch einen Besuch abzustatten. Sie war seiner Sekretärin bisher kaum begegnet. Guten Tag. Ich bin mit Adam Burden verabredet. Tut mir leid, das muss wohl ein Irrtum sein, Miss. Der Direktor hat eine wichtige und lange Sitzung in der Stadt. Ist da irgendwo, wo ich ihn telefonisch erreichen kann? Das ist leider ausgeschlossen. Wie war noch gleich Ihr Name? Ich komme nur, um zu hören, wo er letzte Nacht abgeblieben ist. Lässt mich einfach warten und dann noch auf dem Fleischmarkt. Zwischen Gefrierhähnchen und Naturdärm. 4 Stunden. Was würden Sie dazu sagen? Ich? Sie können ihm ausrichten, wenn er keine höllisch gute Erklärung hat, rufe ich seine Frau an. Und von wem darf ich grüßen? Von Priscilla. Priscilla von der Schlachthof-Forschungszentrale. Als Madeleine in dieser Nacht aufwachte, zeigte die Uhr Mitternacht. Ihre Karaffe war leer. Sie musste sich im Gärtnerhaus Nachschub holen. Prost, Madeleine, Prost. Es geht doch nichts über den schönen Abschluss eines schönen Tages. Sie dachte an den Affen. Daran, wie einsam er jetzt sein musste in seinem Käfig, ohne kleine Hilfsmittel, um sich die Einsamkeit zu versüßen. Hat man eigentlich schon jemals von trinkenden Tieren gehört? Auf der anderen Seite hat man auch noch nie von der zu starken Zahnbogenkrümmung eines Affen gehört. Na egal. Sie trat in das Gewächshaus. Zuerst schien ihr der Käfig leer und ein Gefühl von großer Verlassenheit ergriff sie. Oh, er ist weg. Da bist du ja. Versteckst du dich? Dabei bist du viel unsichtbarer, als du glaubst. Du existierst überhaupt nicht. Bist nicht registriert, wirst nicht vermisst. Machst du mal den Mund auf? So. Die Lippen des Affen teilten sich zögernd, er öffnete den Mund. Madeleine sah den rot-weißen Rachen, das kräftige Zahnfleisch, das Original zu Adams genauem Zahnschema. Vor allem aber sah sie, dass in dem Moment, als der Affe den Mund öffnete, nicht nur sein Zahnbogen humanoid war, sein ganzes Gesicht war einen kurzen Augenblick lang menschlich. Aber das ist ja... Das ist... Sie griff nach ihrer Karaffe, trank, setzte sie ab, um Luft zu holen, wollte sie wieder an den Mund heben, aber sie konnte nicht. Eine Art Platte lag darauf. Sie sah hoch und begegnete dem Blick des Affen. Der hatte durch die Gitterstäbe des Käfigs hindurch seine Hand auf die Karaffe gelegt. Ja, das ist auch wahr. Ich habe wirklich genug getrunken. Gute Nacht dann, Erasmus. Am nächsten Morgen wachte Madeleine mit dem Gefühl auf, ihr Leben ändern zu müssen. Ganz von vorne wollte sie anfangen. Von nun an völlig selbstlos für Adam und ihre Ehe leben. Vielleicht würde sie sogar aufhören zu trinken. In ihr wuchs der Wunsch nach der ganz großen Versöhnung. Sie musste Adam sofort sprechen. Oh, Sie sind es wieder, Miss. Tut mir leid, Mr. Burden arbeitet heute zu Hause. Kann ich ihm etwas ausrichten? Nein. Clapham! Ja, Madam. Wo ist mein Mann? Im Institut, wie immer. Hat er das gesagt? Ja, Madam. Ist das alles, Madam? Der Wagen, den Sie gestern am Tor abgewiesen haben. Es tut mir leid, Madam, aber die Arbeit ruft. Bleiben Sie da, Clapham! Sie werden doch wohl nicht gehen wollen, solange ich mit Ihnen rede. Nein, Madam, natürlich nicht. Madeleine wusste selbst kaum, was in sie gefahren war. Sie war nicht mehr einfach Madeleine, die sich abweisen und beschwichtigen ließ. Es war, als gäbe es Priscilla wirklich, als wäre sie neben sie getreten und spräche aus ihr. Also, Clapham, das weiße Auto, dem Sie gestern die Einfahrt verweigert haben. Die Veterinärbehörden. Was wollten Sie? Mr. Burden sprechen. Und, was haben Sie gesagt? Dass Mr. Burden nicht zu Hause sei. Wo ist Mr. Burden heute? Wo ist Mr. Burden jetzt? in der Animal Welfare Foundation bei seiner Schwester, Miss Andrea. Madam, Mr. Burton hatte mir ausdrücklich gesagt... Es ist gut, Clapham. Sie können gehen. Als Madeleine wenig später das Gebäude betrat, in dem ihre Schwägerin Andrea Burden im 13. Stock residierte, war ihr schnell klar, dass die Animal Welfare Foundation nicht zu den Vereinen gehörte, denen ältere Damen unentgeltlich ihre Zeit zur Verfügung stellen, um sich für den Schutz von Igel, Feldlifkoje oder Wasserspitzmaus einzusetzen. Die Animal Welfare Foundation verfügte über ein ganzes Stockwerk in einem der teuersten Gebäude der Welt. Madeleine, meine Liebe, was für eine Überraschung. Was darf ich dir so früh am Morgen anbieten? Ein großes Glas Gin vielleicht? Der Alkohol war Madeleines persönlichstes Geheimnis und bis jetzt war sie überzeugt gewesen, dass es ihr gelungen war, es vor der Außenwelt zu verbergen. Nun musste sie diese Illusion aufgeben. Ich wollte das hier nur mal sehen. Die ganze Pracht. Kann ich gut verstehen. So ein Arbeitsplatz muss interessant sein. Für jemanden, der selbst nichts tut. Es gab Tage, da zweifelte Madeleine an ihrem Körper, andere, wo sie um ihren Verstand fürchtete. Immer wenn sie glaubte, jetzt verfüge sie wirklich über eine zwar lange, aber immerhin endliche Liste der Formen ihres Selbsthasses, trat er in noch nie dagewesener Gestalt auf, wie jetzt. Ein kleines Glas Gin wäre doch ganz schön. Aber gern, meine Liebe. Weshalb ist es hier so luxuriös? Es stinkt richtig nach Geld. Die gefährdeten Tierarten und die beliebtesten Nutztiere, um die wir uns kümmern, ziehen große Summen an. Bitte. Die Animal Welfare Foundation verteilt dieses Geld. Hier sieht es aus wie in einer Totengruft. Findest du? Mhm. Wo ist Adam? Ich weiß, dass er hierher gefahren ist. Du musst dir unbedingt noch die Aussicht angucken, Madeleine. Bevor du gehst. Drei der Wände des Raums waren Spiegelglas. Da lag London, fern und unwirklich. Aber es war keine Stadt, das sah Madeleine jetzt, denn eine Stadt hört auf. Die unregelmäßige, wogende Steinebene unter ihr jedoch hatte keine Begrenzung. Sie war auch zu groß für nur ein Klima. Über der Themse schien die Sonne, über der neuen City war es grau, nach Osten hin regnete es. Und über der Südseite des Flusses hing eine gelbe Decke aus Industriesmog. Wie kann man hier überhaupt leben? Wir passen uns an. Sogar an eine solche Existenz. An dieser Anpassungsfähigkeit erkennt man den Menschen. Ich bringe dich jetzt zum Lift, Madeleine. Nimm die Ginflasche ruhig mit, für den Heimweg. Es war nett, dich zu sehen. Wenn du nächstes Mal bitte vorher anrufen würdest... Eigentlich bin ich hier, um dir zu sagen, dass ich sehr streng erzogen worden bin, Andrea. Mit Ungesetzlichkeiten habe ich mich immer fürchterlich schwer getan. Kann nachts nicht schlafen und so. Es ist wegen des Affen, der bei uns ist. Illegal. Vorbei an den Veterinärbehörden. Von dir heimlich abgeliefert. Von der Vorsitzenden dieses vornehmen Vereins, der behauptet, zum Schutz der Tiere da zu sein. Auch für die Tiere, mit denen die Verhaltensforscher arbeiten? Vielleicht muss ich zur Polizei gehen. Oder soll ich mich gleich an die Zeitung wenden? Ich möchte dich in den Londoner Zoo einladen, Madeleine. Morgen, bevor die Besuchszeit anfängt. Wäre dir 7 Uhr recht? Gut, ich komme. Und das mit der Presse? Und der Polizei? Darüber reden wir morgen. Im Zoo. Wenn Adam Burden zu Abend aß, war daran auf den ersten Blick nichts Auffälliges. Bei genauerem Hinsehen ging dies jedoch nach Regeln vor sich, die den Höhepunkt der 400 Jahre währenden Tischsittenrevolution der englischen Oberklasse verkörperten. Madeleine hatte von Anfang an gewusst, dass sie bei dieser täglich wiederkehrenden Äquilibristik nicht mithalten konnte. Wenn sie aß, hatte sie Hunger, weshalb das Essen fast ihr ganzes Bewusstsein ausfüllte. Und was noch übrig blieb, konzentrierte sich in letzter Zeit immer häufiger darauf, nicht vom Stuhl zu fallen. So blieben ihr kaum überschüssige Kräfte, um Adams geistreicher Konversation zu folgen. Nicht jedoch an diesem Abend. An diesem Abend hatte sich Madeleine eine Rolle für sich ausgedacht. Da war ein Herr hier heute. Von den Veterinärbehörden. Er hat sich darüber beschwert, dass Clapham ihn abgewiesen hat. Und wollte mit dir sprechen. Ja? Die höfliche Zerstreutheit wich aus Adams Gesicht. Erst wurde es leer, dann überzog es sich mit einem feinen Angstschleier. Und dann hat auch noch eine Dame angerufen. Priscilla oder so ähnlich. Sie wollte wissen, ob hier irgendwelche Tiere seien. Ich habe gesagt, ja. Adam erstarrte. Die Vögel, habe ich gesagt. Und Claphams Goldfische. Aber sonst keine. Adam lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Ich habe mir gedacht, es sei wohl das Beste, den Affen nicht zu erwähnen. Vielleicht ist er ja nicht... Wie heißt es gleich? Gemeldet? Oder wie sagt man es richtig, Adam? Falls Tiere gemeldet sein müssen. Im Washingtoner Artenschutzabkommen sind alle Tiere nach dem Grad ihrer vermutlichen Gefährdung in drei Gruppen eingeteilt. Die in diesen Listen aufgeführten Tiere sind offiziell dem dafür zuständigen Büro des Landwirtschaftsministeriums zu melden, das hierzulande die Einhaltung des Abkommens überwacht. Was im Fall dieses Affen aber nicht geschehen ist. Das Ministerium verlässt sich da auf uns. Insofern vertrete ich die Kontrollbehörde. Genau das erschreckt mich ja so. Ich war wirklich drauf und dran, mich dieser Priscilla anzuvertrauen und zu sagen, hören Sie mal, was passiert eigentlich, wenn die Kontrollbehörden selber gegen das Gesetz verstoßen? Adam starrte Madeleine an, als versuche er, hinter der Frau vor ihm den Menschen zu entdecken, den er vor nur 17 Monaten geheiratet hatte. 5 Tage. Der Affe bleibt hier noch 5 Tage, dann kommt er weg. In dieser Nacht nahm Madeleine 2 Koffeintabletten und trank 3 Tassen schwarzen Kaffee, um auch ganz sicher wach zu bleiben. Dann setzte sie sich hin und wartete. Um 22 Uhr fuhr ein Auto in den Hof. Adam nahm 2 Männer in Empfang, die medizinische Geräte in verschiedener Größe aus dem Auto in das Gewächshaus trugen. Um 2 Uhr morgens kam Adam heraus. Sie sah, wie er sorgfältig die Tür abschloss. Madeleine gab ihm 5 Minuten, dann folgte sie ihm in sein Schlafzimmer. Adam war im Bad. Im Zimmer lagen große Papierbögen herum und auf dem Tisch stand ein Kolben mit einem großen Gehirn in Spiritus. Oh nein. War es das Gehirn des Affen? Hatten sie nach beendeter Untersuchung seinen Schädel geöffnet und sein Gehirn herausgenommen? Du, Madeleine? Das Glas ist ein Schimpansenhirn aus der Institutssammlung. Ach, ich bin nicht ganz bei mir, Adam. Es ist so spät und ich habe eine Tablette genommen. Aber bevor ich ins Bett gehe, wollte ich dich noch spüren. Mit ihrer Umarmung löschte sie die Erinnerung an die Missstimmung beim Abendessen. Und sie stahl, als ihre Fingerspitzen über Adams Pobacken glitten, aus dem Schnappschloss an seinem Gürtel seine Schlüssel. Ich bin hier, um dich rauszulassen, Affe. Sie wollen dich mit ihren Apparaten untersuchen. Auseinandernehmen, zerlegen. Aber sie werden keine Chance haben. Der Affe richtete sich auf. Er streckte den Rücken, hob den Kopf und faltete die Hände vor der Brust. Einen Augenblick lang standen sich Madeleine und er ganz still gegenüber. Komm nach draußen. Bis hierher hatte Madeleine geplant. Sie wollte dem Affen eine Fluchtrichtung angeben. Er würde fort und heimgehen und sie selbst würde im Mondlicht zurückbleiben und ein Abschiedsglas trinken. Doch nun musste sie auch diese Illusion aufgeben. Denn die Freiheit, die sie dem Affen hatte zeigen wollen, gab es nicht mehr. Was sie am Morgen von Andrea Burdens Fenster aus gesehen hatte, war eine Großstadt, die sich bis ans Ende der Welt erstreckte. Sie wusste zwar, dass das nicht möglich war, dass selbst diese bewohnte Steinwüste irgendwo aufhörte, aber ihr Prinzip war unendlich. Das Prinzip Stadt, die Moderne, die Zivilisation an sich, die hatte kein Ende mehr. Sie hatte die Erde vollständig eingesponnen. Nein, es geht nicht. Wo sollst du hin? Es gibt kein Draußen mehr. Die Stadt ist überall. Sie reicht bis ans Ende der Welt. Wenn es noch Freiheit gibt, muss sie drinnen zu finden sein. Ihr Blick fiel wieder auf die medizinischen Instrumente. Eine weiße Kiste auf Rädern wie ein Sarg. Ein Apparat, der aussah wie ein elektrischer Stuhl für den Hausgebrauch. Sie sind hinter dir her und es wird schlimmer, als es bisher gewesen ist. Aber ich verspreche dir, ich hole dich raus. Nur, es braucht mehr Zeit. Sie streckte die Hand aus und der Affe ergriff sie. Seine Handfläche war weich wie Seide. Schön, dass du pünktlich bist, Madeleine. Seitdem ich ein Kind war, bin ich nirgends mehr gewesen, wo man Tiere in Gefangenschaft hält. Ich will dir etwas zeigen, was du noch nie gesehen hast. Dann wirst du uns besser verstehen. Mich und Adam. Sie gingen durch eine Tür in dem hohen Bauzaun, der den alten Zoo von dem abtrennte, was in weniger als 2 Monaten als der neue Londoner Regent's Park Zoo eingeweiht werden sollte. Vor ihnen lag im Morgenlicht eine paradiesische Tropenlandschaft. Eine Grasebene, dahinter ein großer See, an dessen Ufer ein Lama graste. Hinter dem See ein Wald. Einer der Bäume war in Bewegung. Eine Herde Gorillas hatte ihn in Besitz genommen. Nach Westen zu ging der Wald in eine Felsenformation über, auf deren Gipfel sich eine Herde erwachender Löwen in der Sonne räkelte. Ist das nicht grandios? Bei diesem Licht meine ich immer verstehen zu können, wie es dem lieben Gott am Morgen des 6. Tages zumute gewesen sein muss, als er durch den Garten Eden ging. Wie war ihm denn? Im frühen Morgen liegt Frieden. Man kann klar denken. Er konnte in Ruhe sein Budget für den nächsten Tag aufstellen. Allerdings hatte er nicht unsere Probleme mit dem privaten Eigentumsrecht auf Grund und Boden. Ganz zu schweigen von den Sorgen um die Finanzierung. Du kannst dir ja nicht vorstellen. Ja, kein Außenstehender kann sich das vorstellen, was wir durchstehen mussten, bis das Projekt soweit war. Aber jetzt ist es fast geschafft. Madeleine hätte den Mund halten können. Vor nur einer Woche hätte sie nichts gesagt. Doch heute stand Priscilla hinter ihr. Vielleicht hätte der liebe Gott an eurer Stelle das Ganze einfach aufgegeben und die Tiere in Ruhe gelassen. Ach so, man liebt also die Freiheit. Man liebt die großen Weiten. Die richtige paradiesische Natur aus den Kinderbüchern mit gemütlichen Brombeeren und schmusigen Tigerjungen. Du weißt nicht, wie brutal und schonungslos es draußen in der Wirklichkeit zugeht. Wo ein Tier das andere massakriert und frisst. Aus Andrea Burdens Gesicht leuchtete jetzt die restlose Sinnfülle, mit der eine Mutter ihr Kind betrachtet. Nach meiner Überzeugung können die besten zoologischen Gärten den Tieren fast alles geben, was die Natur ihnen geben könnte. Nahrung, Licht, Bedingungen, unter denen sie sich vermehren. Und gleichzeitig können sie bis zu einem gewissen Grad ihre Leiden mindern. Und der Affe? Wenn in 2 Monaten der neue zoologische Garten von London eröffnet wird, wird der Posten des Direktors eine der mächtigsten Positionen der zoologischen Welt sein. Ich will, dass Adam diesen Posten bekommt. Dein Mann, Madeleine. Warum Adam? Es wird Bewerber aus der ganzen Welt geben. Aber wenn Adam den anderen allein mit diesem Affen einen Vorsprung von 3 Wochen voraus hat und Ergebnisse vorlegen kann, dann kann ihm kein anderer mehr gefährlich werden. Deshalb ist der Affe bei euch. Deshalb haben wir das Artenschutzabkommen ein kleines bisschen umgangen, damit es künftig umso umfassender eingehalten werden kann. Dank Adam. Adam mag Tiere nur, weil die ihm nichts tun können. Weil er ihnen überlegen ist. Aber er traut ihnen nicht. Er traut nichts Lebendigem. Nicht einmal mir. Madeleine und Priscilla hatte sich eine dritte Frau angeschlossen. Unsichtbar, noch ohne Namen, aber deutlich anders als Madeleine. Eine Frau mit einer großen und direkten Aufrichtigkeit. Jetzt sprach sie. Selbst wenn wir uns richtig nah sind, lässt er nie los. Und jetzt ist es schlimmer als je zuvor. Es hat irgendwie mit dem Affen zu tun. Adam hat große Angst, das ist gefährlich. In England kommt man, wenn man zwischen 4 und 7 Jahren ist, in ein Internat. Das gilt als denkbar bester Start ins Leben. Dort kriegt man alles, außer Liebe. 10 Jahre lang. Danach ist es zu spät. Will Adam deshalb keine Kinder? Weil er weiß, was sie durchmachen müssen. Egal, was passiert, Adam ist ein Löwe. Er kann den Zoo leiten. Er hat den Stil, den Ehrgeiz und die Sachkenntnis. Dafür verdient er unsere Achtung. Deine und meine. Ich bin mit ihm verheiratet. Unsere Ehe ist kein Zoo. Wir müssen gehen. Die Besuchszeit fängt an. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Vielleicht komme ich drauf, was der liebe Gott später am Tag gedacht hat. Und das mit den Zeitungen? Aufgeschoben. Auf unbestimmte Zeit. Aber nicht aufgehoben. Was immer Andrea Burden und Adam auch im Schilde führten, es war fast vollbracht. Madeleine wusste, dass sie jetzt viel zu tun hatte. Zoologisches Institut für Verhaltensforschung, Sekretariat Direktor Burden. Ich bin's. Priscilla. Krieg ich ihn? Ich stelle sie durch. Madeleine war schwindlig. Sie war so sicher gewesen, dass Adam auch heute wieder zu Hause. Ja, bitte? Ich bin's. Ich musste deine Stimme hören. Ich wünschte, ich könnte dich anfassen. Du weißt schon. Ja. Ich muss dir was Obszönes sagen. Kann ich dich in einer Viertelstunde wieder anrufen? Aber nur, wenn du auch wirklich da bist. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Im Institut nahm Madeleine den Fahrstuhl, aber sie eilte an der Tür vorbei, hinter der Adam auf ihren Anruf wartete. Entschuldigen Sie, dass ich Sie schon wieder belästige, Dr. Firkin. Sie können gerne hier einziehen. Ich lasse ein Bett für Sie aufstellen. Ich kenne niemanden sonst, den ich fragen könnte. Ich habe gern Besuch. Hier redet sowieso keiner mehr mit mir. Warum nicht? Vielleicht werde ich ja senil. Vielleicht gehen wir einer neuen Zeit entgegen und ich gehöre der Alten an. Was kann ich für Sie tun? Was ist das? Sie reichte ihm die Zeichnungen der medizinischen Instrumente, die sie vor dem Käfig des Affen gesehen hatte. Sie hatte sie nach dem Gedächtnis gezeichnet, ganz früh am Morgen, als sie noch nüchtern gewesen war. Wozu braucht man diese Instrumente? Oh, ein Gerät zum Gehirnscanning. Wie funktioniert es? Ich weiß nicht. Das gehört zum Beispiel der neuen Zeit an. Das andere hier ist ein Schlafmonitor. Man misst damit, wie lange man Tiere wachhalten kann. Sobald ein Tier einschläft, kriegt es einen elektrischen Stromstoß. Sie haben nachgewiesen, dass Tiere keinen Schlaf brauchen. Allerdings ist es ihnen noch nicht gelungen, auch die Tiere davon zu überzeugen. Das hier ist ein Stimulationssimulator. Ja. Sie bezweifeln, dass Tiere überhaupt Schmerzen empfinden können. Haben vorgeschlagen, dass man nicht von Tierquälerei ausgehen dürfe, bis die Tiere in korrektem Englisch ausdrücken können, dass sie leiden. Wie kommen Sie zu diesen Zeichnungen? Das sind alles Geräte für einen umfassenden Test an einem größeren Tier. Betreibt man jetzt im Schlachthof Verhaltensforschung? Einen Test wofür? Für welches Verhalten? Intelligenz, würde ich sagen. Aufgabenlösung. Aber das sind ja alles ziemlich unsanfte Methoden. Für die braucht man eigentlich eine Sondererlaubnis. Ich kann und möchte mir nicht vorstellen, dass... Darf ich mal Ihr Telefon benutzen? Nehmen Sie es mit, wenn Sie wollen. Ich werde nächstes Jahr sowieso pensioniert. Hallo. Bist du allein? Völlig. Hast du was an? Nein, absolut nichts. Er ist steif wie ein Brett. Kann man ihn mit der Zunge fühlen? Oh, ich komme gleich. Ich muss auflegen. Ich habe die Schlachthof-Forschungszentrale angerufen. Man hat dort noch nie etwas von Ihnen gehört. Die haben mich vergessen. Die Leute vergessen mich, sobald ich aus der Tür bin. Übrigens habe ich die Newsletters durchgesehen, ein halbes Jahr zurück. Größere Affen oder affenähnliche Tiere sind nicht als gestohlen gemeldet worden. Sie sind ein Schatz, Dr. Firkin. Als sie das Institut verließ, fiel Madeleine ein Lieferwagen auf, den sie auch schon in ihrer Straße gesehen hatte. Der Fahrer saß hinter dem Steuer und starrte depressiv vor sich hin. Ja, Madame? Sei still, Samson. Sie wollen zum Direktor. Lässt man Sie nicht durch? Sie sind Mr. Burdens Frau. Ja. Fahren Sie mich bitte nach Hause. Der Hund mit dem Gips da, das ist wohl der, von dem der Affe die Bisswunde hatte, ja? Er ist mir abgehauen, der Affe. Zum ersten Mal ist mir eine Lieferung weggekommen. Ich hatte nicht gemerkt, dass er sich im Wagen versteckt hatte. Zwischen ihm und Samson gab es einen Kampf. Er hat den Hund auf die Straße gestoßen. Sie wollen vermutlich Schadensersatz. Deshalb sind Sie hinter meinem Mann her. Nein, es ist nicht das Geld. Was wollen Sie dann? Über Johnnys Gesicht lief eine ganze Parade von Gefühlen, doch keines fand seinen Ausdruck in Worten. Ich möchte bloß den Affen wiedersehen. Ich möchte noch einmal jemandem wie ihm begegnen. Er heißt Erasmus. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihm helfe, aber ich weiß nicht wie. Ich könnte Ihnen helfen. Ja, würden Sie das? Von jetzt an parke ich hier in der Seitenstraße. Ich wohne auch im Auto. Ich heiße Johnny. Danke, Johnny. Auf bald. Im Lauf der nächsten Tage wurden Stahlgitter vor die Fenster des Gewächshauses gesetzt und ein stromgeladener Stacheldrahtzaun für ein kleines Freigehege gezogen. Adam und seine vier Helfer kamen nur heraus, um zu essen, zur Toilette zu gehen oder auf einem Sofa eine Stunde oder zwei zu schlafen. Sie hatten etwas Tierisches angenommen. Während dieser Zeit trank Madeleine ohne Unterbrechung. Sie wollte nicht nüchtern werden und sich vorstellen, was da drinnen Entsetzliches vor sich ging. Einmal sah sie nachts den Affen, wie er überwacht von Clapham langsam im Freigehege eine Runde ging. Er hatte eine Decke um sich und hinkte. Doch trotz aller sichtbaren Erschöpfung sah Madeleine ihm an, was immer sie ihm zu entreißen versucht hatten, es war ihnen nicht gelungen. Da gelangte Madeleine zu der Erkenntnis, dass sie keine Reisende in schillernden Alkohollandschaften mehr war. Sie war lange schon fest ansässig, eingesperrt in einem chemischen Gefängnis. Sie sah ihre Ohnmacht. Sie sah sich selbst, wie der Affe sie gesehen hatte. Und da gab sie auf. Sie gab ihre Alkoholidentität auf. Sie gab das Trinken auf. Ja, Madeleine, was gibt's? Wo wir doch jetzt keine Geheimnisse mehr voreinander haben, Andrea. Würdest du mir bitte sagen, wie lange er noch bei uns bleiben soll? Der Affe? Hat Adam es dir nicht gesagt? Sie hören morgen auf. Und wo kommt er dann hin? Zu Dr. Bone, damit er ihm den Schädel aufsägt? Woher? Wie kommst du denn darauf? Das Institut hat ja diesen riesigen Naturpark, St. Francis Forest, abseits und freigelegen. Klingt wunderbar. Jetzt bin ich ganz beruhigt. Dr. Bone fühlte sich äußerst geschmeichelt, als Madeleine an diesem Nachmittag überraschend bei ihm in der Holland Park Tierklinik auftauchte und ein so lebhaftes Interesse für seine Arbeit an den Tag legte. Ja, die Frage nach dem Wesen der Intelligenz. Damals in Massachusetts vor 10 Jahren. Die goldene Zeit. Pionierforschung. Konkurrenzlos. Wir fühlten uns so dicht dran. Sie müssen sich vorstellen, Mrs. Burden, wir waren im Gehirn selbst. Drauf und dran, mit einem fremden Bewusstsein eins zu werden. Es war so überwältigend intim. Und dann die Enttäuschung, die schreckliche Leere. Man weiß, es ist vorbei. Es wird nie gehen. Also kehrt man zurück zu den alten Methoden. Die Sponsoren wollten ja Resultate sehen für ihr Geld. Was sind die alten Methoden? Nun ja, die Nadeln. Wie man sie die ganze Zeit über benutzt hat. Man bindet sie fest, also die Affen. Die können nämlich ganz schön unangenehm werden. Und dann hebt man die Kalotte ab, also den oberen Teil des Schädels, sodass das Gehirn bloß liegt. Und dann hat man diese Nadeln, wunderbar präzise. Man kann ein einzelnes Neuron damit fangen. Sehen, wie oft es pulsiert. Wir hätten nie davon abgehen sollen. Ich habe noch eine letzte Frage, Dr. Bone. Sie stieß einen niedrigen Rolltisch in Alexander Bowens Kniekehlen. Er fiel nach hinten. Madeleine kniete auf ihm. Die letzte Frage, Dr. Bone. Was würde es kosten, Ihre Schädeldecke abzuheben und nach dem Mitgefühl zu suchen, wenn es da so etwas gibt? Seit seiner ersten Begegnung mit Madeleine war Adam Burden überzeugt davon, dass sie nicht nur für ihn gefährlich war, sondern für die Menschheit an sich eine Bedrohung darstellte und dass jedermann sein Leben dafür hingeben würde, in sie einzudringen. Als sie ihn an diesem Abend, an dem er seine Experimente an dem Affen beendet hatte, zurückwies, loderte in ihm ein Hass auf, der Menschen morden lässt und der ihm alles, was er später in der Nacht vom Fenster seines Schlafzimmers aus sah, als so grotesk unwirklich und unglaubhaft erscheinen ließ, dass er sich nicht vom Fleck rühren konnte. Als Madeleine Johnny zur Gartenpforte hereinließ, nahm Adam nur die Umrisse eines gedrungenen und massigen, buckligen Gnoms wahr. Später verließen drei Personen das Gärtnerhaus. Voran der Bucklige, hinter ihm eng umschlungen Madeleine und eine weitere Mannsperson im langen Mantel und Hut. Und was Adam sah, waren seine Frau und ihre beiden Liebhaber. Gestalten, die aussahen, als habe man sie direkt aus Londons Kloaken geholt. Keinen Augenblick lang dachte Adam an den Affen Erasmus. Er hatte keine Verbindung mehr zur Alltagswirklichkeit. Er befand sich an einem Ort, wo der Affe nicht einmal mehr existierte, in der Landschaft einer weißglühenden Eifersucht. Seine Aufmerksamkeit wurde nach innen gezwungen. Und dort erlebte er, dass der Adam Burden, den er zu kennen geglaubt hatte, an die Luft gesetzt worden war. Über ihn hinweg, durch ihn hindurch und in die Nacht hinaus donnerten Herden wild gewordener Elefanten und verzauberter Schweine. Erst im Morgengrauen, als sein inneres Brüllen abklang, konnte er durchs Zimmer gehen und zum Telefon greifen. Ich bin's, Adam. Um 4 Uhr früh, was ist passiert? Madeleine ist weg. Und der Affe auch, samt den Gehirnaufnahmen, die wir von ihm gemacht haben. Wie war das möglich? Sie hatten Hilfe, sie sind in einem Lieferwagen geflohen. Der Fahrer ist der von Bailey. Warum hast du ihre Flucht nicht verhindert? Der Affe ging auf 2 Beinen. Er hatte einen langen Mantel an und einen Hut auf. Ich habe ihn nicht erkannt, ich habe ihn für einen Liebhaber von Madeleine gehalten. Du musst deine Suchmeldung aufgeben. Sofort, Adam. Aber dann kommt die Sache an die Öffentlichkeit. Madeleine wird alles sagen, das ist das Ende. Ich habe schon an Selbstmord gedacht. Unsinn. Adam, du musst die Nerven behalten. Die Journalisten verstehen nichts von Affen, also werden sie sich an Fachleute wenden. Die Fachleute, das ist das Institut. Das bist du. Du wirst ihnen sagen, dass es sich bei dem Affen um eine seltene, aber nicht unbekannte Schimpansenart handelt. Und du wirst ihnen erzählen, dass deine Frau alkoholabhängig ist. Das kann ich nicht. Du musst. Schlagzeilen wirst du zwar nicht vermeiden können, aber die Überschriften werden lauten: Betrunkene Gattin des Zoodirektors stiehlt seltenen Schimpansen. Damit ist meine Zukunft ruiniert. Im Gegenteil. Du wirst das ganze Mitgefühl der Öffentlichkeit haben. Was es deine Ehe antut, ist natürlich eine andere Sache. Meine Ehe existiert nicht mehr. Es war nicht Adam, der Madeleine abschrieb. Es war das Gesetz der Schwerkraft. In der einen Schale Madeleine, die Anziehungskraft, die sie auf ihn ausübte, in der anderen Schale seine Zukunft mit all ihren Möglichkeiten, den fachlichen wie den erotischen. Madeleine kam vormittags um 11 Uhr in den dänischen Club. Und sie kam nicht alleine. Sie schob einen Rollstuhl mit einer älteren Dame, die in ein großes Plaid gehüllt war und von einem schwarzen Hut mit Schleier vor der Sonne geschützt wurde. Madeleine war voller Zuversicht. Sie hatte Dr. Firkin in den Club bestellt, um sich ein Attest von ihm geben zu lassen, das bescheinigte, dass der Affe unter das Washingtoner Artenschutzabkommen fiel. Wenn sie damit zur Polizei ging, wäre der Affe außer jeder Gefahr. Sie werden gesucht. Ich habe die Meldung im Radio gehört. Im Schlachthof spricht man von Ihrem Mut, Dr. Firkin. Sie arbeiten nicht im Schlachthof. Sie sind Burdens Frau. Ja und? Bedauere, aber ich kann nichts für Sie tun. Sie werden uns doch nicht im Stich lassen, Dr. Firkin. Ich kann über diesen Affen kein Attest ausstellen. Ich bin ja nur ein Tierzahnarzt. Aber wenn die Gehirnaufnahmen, die Sie mir gezeigt haben, tatsächlich von ihm stammen, schauen Sie doch bloß den Stirnlappen an, mit diesen höheren kognitiven Funktionen. Ein Volumen von 2700 Kubikzentimetern. Das ist abnorm. Und dann sein Blick. Man kann Tiere zähmen, sie dazu bringen, dass sie die unglaublichsten Sachen machen. Aber nicht einmal der angepassteste Zirkusaffe kann einen direkten Blick aushalten. Aber gerade deshalb können Sie doch nicht zulassen, dass... Tut mir leid, Mrs. Burton, aber das ist eine Nummer zu groß für mich. Das hat Ihr Mann angezettelt und seine Schwester. Wovor haben Sie Angst? Haben Sie nie Angst? Können Sie sich überhaupt vorstellen, jung, reich und verwöhnt, wie Sie sind, wie das ist, wenn man als 70-Jähriger in England ohne Rente leben muss? Und wenn ich mich an die Veterinärpolizei wende? Die liefert wilde Tiere automatisch an den Zoo. Das ist auch wieder Ihr Mann und seine Schwester. Aber es muss doch einen Weg geben. Tut mir leid, Mrs. Burton, aufrichtig leid. Deshalb ist es mir mit den Tieren immer am besten gegangen. Ich hatte immer fast genauso viel Angst wie Sie. Das werde ich Erasmus ausrichten. Damit kann er sich trösten, wenn Sie ihn auseinandernehmen. Der Arzt drehte sich um, öffnete die Tür und war verschwunden. Vom Fenster aus sah Madeleine, wie Adam vor dem Haus des dänischen Clubs aus seinem Auto stieg. Aus weiteren 4 Autos entstiegen ohne Eile noch ein Dutzend Männer in hellen Sommeranzügen und verteilten sich um das Gebäude. Weiter hinten hielt ein geschlossener Lieferwagen, ein Transporter für Tiere von Andrea Burdens Verein. Die Szenerie war entspannt und sonnenüberflutet. Trotzdem stellte sie unverkennbar die letzte Phase einer Treibjagd dar. Als Madeleine sich wieder ins Zimmer umwandte, waren der Affe und der Rollstuhl weg. Sie sah, wie er unten im Garten auf eine Gesellschaft von elegant gekleideten Damen und Herren zurollte, die um einen vollbeladenen Kuchentisch herum versammelt waren. Ein langer, grauhaariger Arm schoss unter dem Plaid hervor, ein Arm wie ein Kran, griff sich vom Tisch einen ganzen Kuchen und führte ihn hinter den Schleier. Lassen Sie mich bitte durch. Madeleine war die Treppe heruntergekommen. Sie packte den Rollstuhl und schob ihn die wenigen Meter bis zum Ende des Gartens an die hohe Mauer zum Hyde Park. Es ist aus, Erasmus. Ich habe es nicht geschafft. Ich dachte, die Gesetze der Gesellschaft könnten dich schützen. Aber ich habe mich geirrt. Jetzt sehe ich keinen Weg mehr. Das Tor zur Straße ging auf. Adam, Andrea, Dr. Bowen und die Riege der ruhigen, weißen Männer kamen in den Garten. Sie teilten sich in 2 Gruppen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr zustande gebracht habe. Gewehre wurden entsichert, Netze entfaltet. Madeleine und der Affe standen vor der Mauer wie zu ihrer Hinrichtung. Da hob sich der Affe aus dem Rollstuhl und schlang einen Arm um Madeleine. Wir gehen. Er sprang wie eine Katze, drehte sich in der Luft um 180 Grad und lief mit Madeleine die senkrechte Mauer hoch. Oben blieb er einen Moment sitzen, dann stieß er sich ab und den Menschen im Garten schien es, als würde er mit Madeleine direkt in den blauen Himmel hineinspringen und verschwinden. Sie hörten »Die Frau und der Affe« nach dem gleichnamigen Roman von Peter Hoeg, aus dem Dänischen von Monika Wesemann. Hörspielbearbeitung in 2 Teilen, Valerie Stiegle. Erster Teil, die Gefangenschaft. Die Personen und ihre Sprecher waren Madeleine, Anna Thalbach, Erasmus, der Affe, Werner Wölbern, Adam Burton, Christian Brückner, Andrea Burton, Christa Posch, Dr. Alexander Bowen, Rolf Schult, Dr. Föckin, Heinz Meyer, Sekretärin Doris Wolters, Johnny, Gerhard Gabers, Clapham, Wolfgang Höper, Erzähler Michael König. Ton Daniel Sänger, Schnitt Gabi Kemper, Regieassistenz Eva Lauinger, Musik Peter Zwetkow, Regie Hermann Naber. Produktion Südwestfunk, Norddeutscher Rundfunk, 1997. Dramaturgie Ursula Ruppel.